Sag, er ist der Allerbarmer. Wir glauben an ihn und auf ihn verlassen wir uns. Ihr werdet noch erfahren, wer sich in deutlichem Irrtum befindet.